scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Yes. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend bei Code Red im freien Radio für Stuttgart. Heute mit Beast, jetzt schon an den Decks. Danach Royal Flash und im Anschluss unser Studiogast Input Output und zum Abschluss noch mit mir Topsturvy. Heute in der verlängerten Version von 21 bis 1 Uhr. Rund um die Sendung erfahrt ihr auf www.code-red-fm.de. Dort gibt es die Mitschnitte von vergangenen Sendungen, Informationen zu anstehenden Sendungen, Mixtapes von der Crew sowie den Podcast. Ha ha ha. She told me at the baseline. Oh. She knows. This is the way I feel. Thank you. Unsterblichkeit. Wenn es mich leitet, werde ich sehen, ich bin bereit. Ich nehme mir Zeit. Wenn alles vergeht und nichts bleibt. Nächte in Clubs, grelle Lichter und Schmutz, verzerrte Gesichter im Dunst. Langsam nähert sich Frust, hier werden Egos verletzt, Flügel gestutzt. Das führt zu Verdruss. Am Ende wird festgestellt, dass das alles gar nichts nutzt. Nicht Beschreibung dessen, was ich weiß, Beschreibung dessen, was ich sehe. Bei Nacht einfach reiben und weiße Seiten beschreiben, auf denen noch fast nichts steht. Ich lass mich gehen, denn so kann ich schweben. Du lässt mich nicht stehen, aber wenn es Zeit ist, nach Leben zu streben, dann lässt du mich gehen und ich nehm dich mit. Schritt für Schritt, komm, bring das Glück zurück. Stück für Stück, ich wurde fast auf der Suche nach dem Glück verrückt. Hab in die Wahrheit so zurechtgerückt, dass ich selbst nicht sah, wie ich mich belüge und betrüge. Aber nun kommt Klarheit, zunächst nur ein wenig. Dafür steht es schwarz, ich seh nicht, aber sie sehen mich und ich seh mich. Nur danach allein zu sein und allein mit dir im Schein zu treiben. Geschichten im Schein zu schreiben, nicht zu sehen, was die meisten hier treiben. Es interessiert mich nicht, denn ich seh dich in meinem Gedicht. Ich hab noch so viel vor, aber viel zu wenig Zeit. Dabei sehne ich mich nach Ewigkeit, was ich schaff. Hängt davon ab, wie gelähmt ich bleib. Aber ich steh auf, lauf los und schaffe Unsterblichkeit. Wohin es mich leitet, werd ich sehen, ich bin bereit. Ich nehme Zeit. Denn alles vergeht und nichts bleibt. Nichts bleibt. Tag für Tag suche ich Schutz in der Nacht. Nacht für Nacht hab ich keine Lust auf den Tag, wenn die Sonne macht, dass jeder da lacht. Gestern hab ich mich eingeschlossen, nur meine Ideen mit Wein begossen. Und letzte Nacht und vorletzte Nacht hab ich nachgedacht, den Mondschein genossen. Bin durchs Dach geflogen mit kleinen Motten, aber Fliegen ist nicht mehr das, was es war. Ich mochte das mal, aber ich hätt's nicht mehr, es verletzt mich sehr. War doch absehbar. Abgestürzt, Haut abgeschürft. Und ein Schlauch vom Sturz benommen, kurz klargekommen, neu besonnen und meine Geschichte erzählt. Aber ich will nicht reden und verlege Gespräche auf später. Nicht hier bei Lasern, Stroboskopen, Hasern, Fakern, Monotonen, Bassdrums, der Hater. Die Fliegen zwar durch Kellerwelten. Kleine Helfer helfen, aber zwischen deren Fliegen und meinem Gleiten liegen Welten weit. Und ich weiß, das kann eben nicht jeder verstehen, aber das ist mir eine verdammte Lehre gewesen. Ich gehe nicht mehr auf leere Gespräche, bewege mich nicht mehr auf leeren Wegen. Es geht um mehr als das, was ich hier sehe. Das ist, was Dasein ist. Wenn's fährt, erfährt zwar die Wahrheit nicht, doch am Ende bewährt die Wahrheit sich. Oh. Yeah. So, es ist jetzt 22.35 Uhr, ihr hört immer noch Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Das gerade war ein Set von Royal Flash. Und jetzt an den Decks. Input, Output. Thank you. Thank you. Bei Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Jetzt an den Decks ist gerade Input-Output. Und wenn euch der Sound gefällt, dann schaut in den nächsten Tagen mal auf unsere Homepage www.code-red-fm.de. Dort findet ihr dann den Mitschnitt der Sendung zum Anhören und zum Download. Sowie den Podcast. Oder schaut auf unserer Homepage auf Facebook, facebook.com/coderedfm und gebt uns den Daumen. Jetzt noch weiterhin viel Spaß mit Input-Output. Und später gibt es dann noch ein bisschen Liquid Funk Drum and Bass von mir, Topsturvy. tried to control the day. You don't control the day. The man controls the day. Yes, yes. Ihr hört Code Red im freien Radio für Stuttgart. Und an den Decks ist gerade Input-Output. Und wenn ihr die ganze Sendung nochmal zum Nachhören haben wollt, schaut einfach auf unserer Homepage vorbei, www.code-red-fm.de. We'll be right back.

flavor. Listen it.

es ist jetzt kurz vor eins. Das heißt, Code Red nähert sich für diese Woche dem Ende. Heute im Studio waren Beast, Royal Flash, Input Output und in der letzten Stunde meine Wenigkeit Topsturvy. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr die Sendung nochmal nachhören auf coderedfm.de oder schaltet nächste Woche wieder ein. 23 Uhr, freies Radio für Stuttgart. Code Red. Und jetzt kommt gute Nacht. Und einen schönen Start in die Woche. Tschüss.